Mein Mutterwitz, doch frommt mir's nun weise zu sein. Wandrer, frage denn zu, vielleicht glückt mir's gezwungen zu lösen des Zwergenhaupt. Heldensippen, der Frage doch mach ich mich frei. Wie will's unbedingt das Wunschgeschlecht, das Wotan zeugte und zärtlich liebte, zeigt er auch Ungunst ihm. Siegmund und Siegin stammten von Welse, ein wild verzweifeltes Zwillingspaar. Siegfried zeugten sie selbst in stärksten Belsungen sprass. Behalt ich, Wandrer, zum Ersten mein Haupt. Wie doch genau das Geschlecht mir nennst, schlau eracht ich dich arge. Der ersten Frage wartst du frei. Zum zweiten und sag mir Zwerg. Ein weißer Niblung Schau es zu Pfaff, das du. Du tun heißt ein neidliches Schwert. In einer Esche stand dieses Wotan. Dem sollt es geziemen, der aus dem Stamm es zögt. Der stärksten Helden keiner Bestand, Sieg und der kühne Gott allein. Fechten führt es im Streit, bis am Wotans Speer es ersprang. Nun verwarf die Stücken ein weiser Schmied, denn er weiß, dass allein mit dem Wotans Schwert ein kühnes, dummes Kind Siegfried den Wurm versehrt. Behalt ich Zwerg auch zweitens mein Haupt. Der Witziger bist du unter den Weisen. Wer kennt dir an Klugheit gleich? Ach, bist du so klug, den kindischen Helden für Zwerge Zwecke zu nützen? Mit der dritten Frage klar.